Dialoge, Seite 87. Über die ursprünglichen Gesetze hinaus lasse ich eine ganz neue Gesetzgebung entstehen, die die alten Gesetze zwar nicht ausdrücklich außer Kraft setzen, aber zuerst verdecken und dann bald vollständig beseitigen wird. Dialoge, Seite 88, Montesquieu. Gut, was wirst du nun am Tage nach deinem Staatsstreich machen?